Es ist 9:01 Uhr. Verehrte Hörer, was bringt die Fernsehzukunft? Wird es mehr Programme geben? Unter dem Titel »Wir haben den Kanal noch lange nicht voll« bittet sie nun Hans Janke ins Schlaraffenland der neuen Medien. An einem Tag im Juni 1992, ziemlich genau in 10 Jahren also. Der Familienvater sitzt in seinem Arbeitszimmer zu Hause. Eben hat er über seinen Bürorechner eine Reihe von Briefen erledigt. Zwischendurch auch 2-3 Mal das Bildtelefon benutzt. Er wollte sehen, wie Gesprächspartner reagierten, denen er Angebote gemacht hatte. Nun lehnt er sich zurück, entspannt sich und bestellt über Pay-TV, Zahlfernsehen, da muss man für jede Bestellung einzeln bezahlen, einen seiner Lieblingsfilme, Spiel mir das Lied vom Tod. Seine Frau sucht derweil, sie hat es mit der Astrologie, Näheres über ein Sternbild der kommenden Nacht zu erfahren. Dazu wählt sie den Bildschirmtext an, über ein Telefonzweitgerät und tastet sich ein bisschen mühsam, aber erfolgreich durch den Suchbaum zum Planeten Saturn. Zur gleichen Zeit hockt oben im ersten Stock der 16-jährige Sohn. Über Kopfhörer ist er mit der Hitparade von Radio Luxemburg verbunden. Nebenbei spielt er auf seinem Bildschirm das Pearl Harbor-Spiel. Sein Vater behauptet übrigens, man habe das früher Schiffe versenken genannt und Papier dazu gebraucht. Ein Zimmer weiter sitzt die 14-jährige Tochter der Familie und hat den Fernsehkanal 36 eingeschaltet. Der bringt, ohne Unterbrechung, abgesehen von Reklame natürlich, Sport. Gerade ist die Weltmeisterschaft im Windsurfen dran. Sie findet in Kalifornien statt. Ganz oben unterm Dach, im sogenannten Atelier, das kaum benutzt wird, hat die Großmutter Zuflucht genommen. Sie ist überraschend zu Besuch gekommen und niemand hatte so recht Zeit für sie. Nun lächelt sie glücklich, denn sie hat ein altes Radio gefunden, das sie selbst noch bedienen kann. Und es gibt auch ein Programm, ein Hörspiel aus den 60er Jahren. Heinrich Bölls zum Tee bei Dr. Borsig. Da plötzlich bleibt gegen 21 Uhr der Strom weg. Die Geräte fallen aus, nur ihre Dioden leuchten noch. Die nämlich bekommen ihre Energie aus winzigen Batterien. Sonst ist alles dunkel. Alle Hausbewohner treffen sich auf der Suche nach Kerzen in der Küche. Sie schweigen. Ein kluger Beobachter, der, wie man so sagt, Medienlandschaft bei uns, hat sich diese Zukunftssituation ausgedacht. Er hat dabei zwecks Anschaulichkeit natürlich ein bisschen übertrieben. Aber realistisch sind seine Annahmen schon. Sie setzen eigentlich nur voraus, dass auch wirklich hergestellt und eingerichtet wird, was technisch möglich ist. Was technisch möglich ist, das ist der springende Punkt. Die Lage bliebe nämlich so ziemlich wie sie ist, hier die Presse in der Hand von privaten Verlagsunternehmen, dort Hörfunk und Fernsehen in öffentlich-rechtlich-rechtlicher Verfassung mit jeweils 3-4 Programmen, wenn nicht neue Medien hinzukommen könnten. Neue Medien, so ganz stimmt der Begriff nicht. Eigentlich handelt es sich um die alten, nur stehen jetzt ganz andere Übertragungskapazitäten und Übertragungsmethoden zur Verfügung. Zählen wir sie schnell mal auf, wenigstens die wichtigsten. Da sind einmal die neuen Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräte, die Videorekorder, mit denen man das laufende Fernsehprogramm speichern oder bespielte Kassetten vorführen kann. Demnächst kommt die Bildplatte hinzu. Aufzeichnen lässt sich damit nichts, aber abspielen kann man sie wie eine Schallplatte immer wieder, über den Bildschirm. Da sind weiter die Fernsehsatelliten. Je nachdem, wo sie am Himmel stehen, kann man von ihnen drahtlos Fernsehprogramme aus verschiedenen Ländern empfangen. Mit einer mehr oder weniger großen Parabolantenne allerdings, die wie eine Salatschüssel auf dem Dach sitzt. Dann gibt es ein ganzes System neuer elektronischer Informationsmöglichkeiten. Bildschirmtext zum Beispiel, Computerkommunikation, elektronische Post und so weiter. Da geht es um die Übermittlung von Daten. Vom Kunden zum Versandhaus, vom Versandhaus zur Bank, von der Bank zur Börse, von der Börse zur Wirtschaftszeitung meinetwegen und so kreuz und quer und derartig schnell, dass uns die Gegenwart bald wie die Postkutschenzeit vorkommen könnte. Neue Übertragungsmöglichkeiten erlauben diesen rasanten Wandel. Und genau davon profitiert auch ein weiteres neues Medium, das Kabelfernsehen. Die neuen Übertragungsmöglichkeiten nämlich stecken in einem Kabel. Genau genommen in haardünnen Lichtleiterfasern aus Glas, die man unterirdisch verlegen kann, wie früher die Telefonleitung aus Kupfer. Nur können diese Glasfasern viel mehr. Eine einzige von ihnen hat Platz zum Beispiel für die Übertragung von 60 Fernsehprogrammen gleichzeitig. Damit ist ein alter Zustand überholt. Für drahtlosen Hörfunk, drahtloses Fernsehen stehen nur wenige Ätherfrequenzen zur Verfügung, ein knappes, kostbares Gut. Einer der Gründe, weshalb der Rundfunk bei uns nicht von privater Hand, nicht kommerziell betrieben wird, sondern als ein Unternehmen, das gleichsam allen Bürgern gehört und deswegen gesellschaftlicher Kontrolle unterliegt. Nun also neue Möglichkeiten, neue Medien. Und was ist daran interessant und womöglich problematisch? Ich will mich darauf beschränken, von den modernen Aufzeichnungsgeräten zu sprechen, die es schon gibt, und vom Kabelfernsehen, das erst kommen soll, wenn es nach dem Willen mächtiger Interessenten geht. Mächtige Interessenten. In der augenblicklichen Wirtschaftsflaute machen Kaufhäuser ziemlich schlechte Geschäfte. Nur ihre Fernsehabteilungen legen noch tüchtig zu beim Umsatz. Videorekorder stecken im Verkaufsboom. Die alten Medien, das Fernsehen, das Kino, erhalten Konkurrenz. Ein üppiger Markt beliefert die Leute mit dem, wonach sie am meisten verlangen. Mit Spielfilmen vor allem, Abenteuer, Action, Gruselfilmen und Pornofilmen jeden Härtegrades. Besonders erfolgreich dabei ist alles, was das Fernsehen nicht bringt. Porno zum Beispiel macht heute schon 30% des Kassettengeschäfts aus. Videoverleiher treiben die Preise für Spielfilmlizenzen in die Höhe, schnappen Filme dem Fernsehen vor der Nase weg. Weiter, mit dem Videorekorder, Werbespruch, seien Sie Ihr eigener Programmdirektor, kann das Publikum sich vom Sendeschema des Fernsehens abwenden oder einen anderen, auf bestimmte Sendungen gezielten, Gebrauch davon machen. Es klingt ein bisschen nach erhobenem Zeigefinger, aber ich sag's trotzdem, das Fernsehen nur noch als Unterhaltungsapparat zu benutzen, wird mit dem Videorekorder natürlich leichter. In der Nutzung des Programmangebots der Rundfunkanstalten dürfte sich also einiges ändern. Irgendein Wochentag. Herr Fischer blättert in seiner Programmillustrierten. Im ersten Programm beschäftigt sich Pro und Contra mit Chemie in der Landwirtschaft. Beim ZDF gibt es nach dem Heute-Journal eine Dokumentation, was machen die Türken mit ihrem Geld. Im dritten läuft zwar ein Spielfilm, aber so ein anspruchsvoller, fremder, ein Original mit deutschen Untertiteln. Da legt Herr Fischer lieber eine Kassette ein, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Früher übrigens hat sich Herr Fischer Pro und Contra meistens angesehen und im Geiste auch immer die Abstimmung mitgemacht. Ein paar Mal ist er dabei zur eigenen Überraschung umgestimmt worden. Eine veränderte Fernsehnutzung also, nicht ohne Bedeutung, auch wenn man über die Folgen der Veränderung vorerst nur spekulieren kann. Veränderungen aber auch beim Publikum selbst. Ich bin neulich stutzig geworden. In einer Hörfunksendung am Vormittag ging es ums Thema Partnertreue. Zuhörer konnten sich per Telefon an der Diskussion im Studio beteiligen. Eine Stunde lang verlief diese Diskussion erwartungsgemäß. Plötzlich aber machte sich Ratlosigkeit breit. Da erzählte eine Hörerin aus Dortmund, sie sei nun 19 Jahre glücklich verheiratet und nun sehe sich ihr Mann beim Schwager, der einen Videorekorder besitze, öfters Pornofilme an und sie empfinde das wie sexuelle Untreue. Jedenfalls sei da etwas in ihr Familienleben eingebrochen, mit dem sie nicht fertig werde. Ich möchte nicht missverstanden werden, eine moralische Frage ist mir das nicht. Mich interessiert, wie verändernd der Gebrauch eines neuen Mediums möglicherweise wirkt. Video popularisiert Porno, ein Beispiel dafür, dass neue Medien bemerkenswerte Effekte auslösen, dass sie tatsächlich gesellschaftliche Faktoren sind. Und genau darum dreht sich die Diskussion über die neuen Medien, über die, die wir schon haben und deren Weiterverbreitung auch niemand aufhalten kann, Videorekorder etwa, und besonders über die, die wir noch bekommen sollen, Kabelfernsehen zum Beispiel, mein zweites Betrachtungsobjekt. Kabelfernsehen ja oder nein? Eine von den wichtigeren politischen Fragen. Warum? Ich sehe vornehmlich zwei Gründe. Es geht dabei um sehr viel Geld, solches, das man ausgibt und solches, das verdient werden kann. Und es geht um eine Einrichtung, die auf das Leben der Menschen, auf ihr Denken und Handeln Einfluss nimmt. Was die Menschen hören und sehen, ist nicht gleichgültig. Schon gar nicht bei Parlamentswahlen beispielsweise. Zwar weiß man nicht ganz genau wie, aber dass das Fernsehen meinungsbildend wirkt, bestreitet niemand. Folglich sind unterschiedliche, gegensätzliche Interessen im Spiel, wenn es ums Fernsehen geht. Das gilt erst recht, wenn Entscheidungen erst noch zu fällen sind. Und Kabelfernsehen kommt eben nicht wie das Videogeschäft von selbst. Es muss eingeführt werden, politisch eingeführt werden. Inzwischen hat die CDU-Regierung Baden-Württembergs als erste einen Entwurf vorgelegt für ein Landesmediengesetz, das privaten Programmveranstaltern Zugang verschaffen soll zum Kabelfernsehen. Für die Frankfurter Firma, nennen wir sie Schürhaus und Klickes, ist dies ein Startsignal. Das Unternehmen, unerhört erfolgreich im Geschäft mit Anzeigenblättern und neuerdings beim Videokassettenverleih, gründet vorsorglich eine Fernsehproduktionsgesellschaft, die Top Tele GmbH und Co. KG. Ein sogenannter wissenschaftlicher Beirat wird geschaffen. Ein Medienforscher, ein Soziologe, ein Theologieprofessor von der Uni in Mainz sind für ein Zubrot durchaus empfänglich. Schürhaus und Klickes fühlt vor bei einigen prominenten Fernsehleuten, ob sie nicht gegen Aufpreis zum Kommerzfernsehen wechseln würden. Zwei haben schon genickt. Unterdessen wird der regionale Werbemarkt, 300 Kilometer rund um Stuttgart, planmäßig ausgeforscht. Es zeigt sich, da ist allerhand drin. Wenn man es schafft, mit einem attraktiv gemischten Programm die Leute bei der Stange zu halten, kann sich Schürhaus und Klickes, kann sich Top Tele ein schönes Stück vom Kuchen nehmen. Und noch eine Tat oder doch ein konkretes Vorhaben. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer, Rundfunk ist Ländersache, haben sich darauf geeinigt, an vier Orten Kabelfernsehen zu erproben, mit sogenannten Pilotprojekten in Berlin, München, Dortmund und Ludwigshafen. Die Projekte sind kostspielig und die öffentlichen Finanzen mager, deswegen dauert die Sache noch. Am weitesten ist sie in Ludwigshafen und München gediehen, nicht zufällig dort, wo CDU und CSU regieren, die ja das Privatfernsehen favorisieren. Das also ist die Lage. Dennoch ist noch nichts endgültig entschieden und Befürworter und Gegner des neuen Mediums stehen sich nach wie vor gegenüber, auch wenn letzthin etwas Bewegung in die Fronten zu kommen scheint. Was sagen die Befürworter? Ihr wichtigster und wirkungsvollster Begriff ist der vom mündigen Bürger. Der soll die Medien so gebrauchen, die Programme so empfangen, wie es ihm gefällt. Also muss mehr Programm her. Konkurrenz, sagen sie, belebt das Geschäft. Weiter? Die Rundfunkanstalten, wie sie sind, haben sich längst zu bürokratischen Apparaten verfestigt, die ihr Publikum selbstherrlich oder pädagogisch bevormunden. Da kann erzwungene Abwechslung nicht schaden. Freiheitliche Vielfalt als Grundlage einer freien Gesellschaft. Kurzum hinein ins Schlaraffenland der neuen Medien. Denn wenn eine Medientechnik anwendungsbereit ist, dann setzt sie sich auch durch. Und der Markt ist noch immer der beste Regulator der Bedürfnisse. Künftig wird es so viel Dallas geben, wie gewünscht. Und kein Intendant, der sich als Erziehungsdiktator gebärdet, kann etwas dagegen ausrichten. Die Gegner der neuen Medien, oder sagen wir besser die Skeptiker, haben es da weit schwerer. Sie haben nämlich nichts, womit sie locken können. Keine bunten Prospekte von schönster Medienvielfalt. Sie sind ein bisschen in der Rolle des Miesmachers und Spielverderbers, wenn sie immer wieder darauf verweisen, was die neuen Medien, wenn man sie ins Kraut schießen lässt, mit den Menschen machen. Ein kleines Beispiel. Klaus Kroll wollte längst schon mal seinen alten Studienkollegen Viktor Vogel zu sich einladen. Ein Familientreffen mit Grillen im Garten oder so. Mal wieder bis in den frühen Morgen sitzen und reden. Aber irgendwie macht der Treff den Beteiligten zu viel Umstände. Die Anreise, Übernachtungsmöglichkeiten besorgen, Mahlzeiten vorbereiten, wo doch die Zeit sowieso so knapp ist. Also wird der Plan begraben und anstelle dessen ein Bildtelefonkontakt hergestellt. Kreuz und Vogels schalten sich für ein, zwei Plauderstunden über Telefon und Bildschirme zusammen. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Dazwischen 180 Kilometer. Die Verständigung ist gut, alle spielen aufgeräumt mit. Ein richtiger Besuch mit allem Drum und Dran wäre teurer geworden. Klaus Kroll hat trotzdem das Gefühl, man müsste irgendwann doch richtig zusammenkommen. Weiter geht die Befürchtung, in einem Technosystem dieser Größe und Komplexität und dieses Raffinements stecken tausend Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren. Welche Verführung zum Beispiel für die Leute, das, was sie auf dem Bildschirm sehen, auch gleich vom Sessel aus ordern zu können. Dann die Möglichkeiten, Menschen zu kontrollieren, ihre persönlichen Daten auszuforschen und zu missbrauchen. Kurz gesagt, es besteht die Gefahr, dass da gewaltige Apparaturen für die auch noch viel bezahlt werden muss, sich die Menschen unterwerfen. Die zweite Befürchtung betrifft mehr das Programm künftiger neuer Medien. Sie heißt: Private Programmanbieter werden mit dem Programm Geld verdienen wollen. Mit dem Programm, das heißt mit der dabei unvermeidlichen Werbung. Profitabel geht das nur, wenn man möglichst viele Zuschauer möglichst lange an sein Programm zieht. Wie man das macht und mit welchen Folgen, kann man in Amerika und Japan beobachten. Fernsehen rund um die Uhr. Und zugleich heißt dies, und das ist die dritte große Befürchtung, die herkömmlichen Rundfunkanstalten, die ihr Programm bisher nicht nach Profitgesichtspunkten ausstrahlen müssen, werden entweder von ihrem Niveau heruntergezogen und dem Markt angepasst, und dafür gibt es jetzt schon Anzeichen, oder sie geraten ins Abseits mit ihrem Angebot aus Unterhaltung, Bildung und Information. Diese Entwicklungsmöglichkeit beschäftigt übrigens besonders die evangelische Kirche. Sie möchte nicht, dass bei einem Fernsehen des ganz großen Verkaufs gesellschaftliche Minderheiten und deren Probleme, die ein Recht auf Bekanntmachung haben, unter die Räder kommen. Und sie möchte vor allem nicht, dass noch mehr Fernsehen das aktive, lebendige Miteinander von Menschen blockiert oder zunichte macht. Und was nun? Nun ist das alles im Kommen. Die Verkabelung beginnt, Versuche mit Videotext und Bildschirmtext und so weiter laufen. Für Entscheidungen nach dem Schema Ja-Nein ist sicher kaum noch Raum. Wohl aber können Befürworter der neuen Medien und diejenigen, die grundsätzlich reserviert sind, Einfluss zu nehmen versuchen. Einfluss auf die Formulierung der Bedingungen, unter denen die neuen Medien zum Gebrauch angeboten werden sollen. Bedingungen heißt gesetzliche Auflagen, Kontrollmöglichkeiten, Zugangsregelungen, die sämtlich so aussehen müssen, dass vor allem zwei vernünftige Ziele erreicht werden. Das erste Ziel: zu verhindern, dass sich unter denen, die dem Publikum Fernsehen bieten, am Ende die wirtschaftlich Stärksten durchsetzen und allein übrig bleiben. Das zweite Ziel ähnelt dem ersten: dafür zu sorgen, dass auch die neuen Medien nicht nur kommerziellen Interessen folgen, sondern auch den Bedürfnissen der Menschen nach Information über ihre und Teilnahme an ihren eigenen Angelegenheiten. Kabelfernsehen zum Beispiel hat ja prinzipiell viel Platz. Es ließe sich auch als Nachbarschaftsmedium benutzen. Noch ein fiktives Beispiel. In Stuttgart-Degerloch bemüht sich eine Bürgerinitiative um die Erhaltung eines schönen alten Stadtviertels, das dem Abriss zum Opfer fallen soll. Woche für Woche berichtet diese Initiative freitags 10 Minuten über den City-Kanal vom Stand der Dinge. Betroffene und verantwortliche Politiker kommen zu Wort. Der City-Kanal erfreut sich ohnehin großer Beliebtheit. Die Leute haben den Eindruck, besser als bisher informiert zu sein über das, was in ihrem Ort passiert. Manchmal stellen sich Gruppen auf dem Fernsehschirm vor, die gar nichts Politisches vorhaben, sondern nur Hilfe anbieten oder erbitten oder Leute suchen, die mitmachen bei irgendwelchen Freizeitunternehmen. Solche Vielfalt aber, meine ich, darf nicht nur bedeuten, dass alle möglichen Interessenten ihre speziellen Programme nebeneinander verbreiten können, dass zum Beispiel die Kirche ihre Verkündigung über ihren eigenen Kanal betriebe, in den ihr niemand hineinredet, etwa so: Hier ist der evangelische Rundfunk. Hier spricht ihr Fernsehpfarrer Adi Sommerkuhn. Aber bevor er mit seiner Ansprache beginnt, zeigen wir erst eine weitere Folge unseres spannenden Zeichentrickfilms Jesus lebt. Sondern in allen künftigen Programmen muss möglichst viel von dem vorkommen, was alle betrifft, was bei uns gedacht und gemacht wird. Vom Schlaraffenland hätten so genutzte neue Medien dann wohl nicht so viel. Eher dienten sie der Orientierung und Verständigung in zusehends schwierigeren Verhältnissen. Mein Fazit: Es gibt, weiß Gott, Wichtigeres als Fernsehen. Es gibt Wichtigeres als Medienpolitik. Aber was wir künftig mit unseren technischen Kommunikationsmitteln anstellen und diese Kommunikationsmittel mit uns, darauf ein wenig Acht zu geben, lohnt sich, glaube ich, schon. Wir haben den Kanal noch lange nicht voll. In den Ruf dieses alten Tresenliedes brechen fröhliche Zecher aus, die vom Kater zu Recht nichts wissen wollen. Diese Unbekümmertheit wäre beim Blick auf die Kanäle der neuen Medien weniger ratsam. Das war unsere Sendung »Wir haben den Kanal noch lange nicht voll«. Hans Janke schilderte Ihnen das Schlaraffenland der neuen Medien. Noch ein Blick ins Programm. In unserer nächsten Sendung, am Sonntag in 3 Tagen, berichtet Wilfried Rott über die Friedensbewegungen in Ost und West unter dem Titel Schwerter zu Pflugscharen.